Männer sind konsequenzialistischer als Frauen. Sie neigen eher dazu, den Mann im Rucksack von der Brücke zu stoßen. Das Gleiche gilt für Probanden, die ihren Körper und ihre Emotionen nicht besonders gut spüren, also beispielsweise ihren eigenen Herzschlag schlecht von innen fühlen können. Es ist, als hörten sie die Alarmglocken des Angstschaltkreises nicht so gut wie solche mit einem feinen Körpergefühl. Und Testpersonen mit einem analytischen Denkstil, die also viel nachdenken und sich weniger auf ihren Bauch verlassen, tendieren ebenfalls mehr zum Konsequenzialismus. So ergeben sich die zwei Merksätze: heißes System, Tötungshemmung, Pflichtethik und kaltes System, ausgeschaltete Tötungshemmung, konsequenzialistische Ethik. Greens Pointe lautet daher: Kant hatte Unrecht. Das Herzstück seiner Pflichtethik, der kategorische Imperativ, leitet sich nun gerade nicht von der Vernunft ab, dem kalten System, sondern entspringt den emotionalen Regionen des Hirns. Mill hingegen, der auf den ersten Blick eine Emotion, nämlich das Glück, in den Mittelpunkt seiner Theorie gestellt hat, hat seine Ethik eher auf das kalte System des Abwägens gegründet. Damit tut Green Kant natürlich Unrecht. Kant ging es in seiner Ethik um die Pflicht, um das, was wir tun sollen, nicht um das, was wir im Alltag tatsächlich tun. Kant zufolge ist eine Handlung nur dann moralisch, wenn wir sie aus Vernunftgründen ausüben. Er kannte aber sich selbst und seine Zeitgenossen und wusste, dass wir nur selten unserer Vernunft folgen. Vielleicht, so Kant, entscheiden wir sogar nie vernünftig, sondern immer aufgrund von Emotionen, von Neigungen, wie er sagt. Von Greens Forschung wäre Kant also nicht unbedingt überrascht gewesen. Sie bleibt dennoch wichtig, denn wir messen jede Ethik auch daran, ob sie zu unseren Intuitionen passt. Und da ist entscheidend, woher die Intuitionen stammen.